vielen Autos. Ja. Mit Rennstein, mit, ja. Mit den Knetern. Genau, Knetern. Haben wir gemacht. Und die Knetern. Ja, genau. Ja. So eine Flitzer. Ja, ja. Mhm. Rennstein. Oder Hopse, haben wir Hopse aufgemalt, als es Mädels war. Die Hopse aufgemalt und dann Hopse. Ja, ja, Hopse. War alles anders, ja, ja. Oder mit unserem Triesel, ja, auf dem Damm. Ja, schöne Triesel hatten wir dann zum Aufziehen mit dem Schlüssel oder ohne. Und dann musste man mal bei Opa hochgehen. Die Schnur war dann immer kürzer, wa? Die wurde immer kürzer. Ja. Und dann Opa hat dann wieder eine lange rangemacht und dann sind wir wieder runtergegangen. Triesel. Hm. Also haben wir so runtergegangen. Ja. Ja. Ja. Ja, da hat man noch Spaß dran gehabt. Da hast du noch so. Ich. Ja. Ja. Ich bin dann der Erna und ich die Feier schon wieder getroffen. Und du hast dich an der Brüssel lag. Ja. Du zum Glas ja. Ja. Da waren ja die Scheiben wohl noch billig gewesen. Vor allen Dingen waren die das von früher selber gekannt. Ja, klar. Da haben sie drüber gelacht. Ja, heute haben die doch alle kein Verständnis mehr für nichts. Wir haben jetzt diese und die Schnur wurde immer kürzer. Ja. Wieder nach oben, wieder eine lange Schnur ran. Ja, war eine andere Zeit. Also, ne? Die Kinder kennen ja keine Krise. Nee, Damm kannst du ja nicht trieseln. Die ganzen Autos kannst du ja nicht mehr. Und wenn sie in Fahrt gehen, da auf der Tätschel, dann kommen die Stücher. Und da kam was mal ein Auto vorbei, mal oder ein Pferdewagen, mehr auch nicht. Dann konnten wir auf dem Damm trieseln. Im Auto ohne Straße halten, dann werden die Wiesen gestaut. Die haben wir hinten. Was ist das für eine Runde? Die Messe, Mensch. Kommt jetzt kein Tag. Nee. Nee, was hast du denn? Nee. Ich muss abhauen, mein Hund ist schon da. Ach, hier, hier, hier. Ich dachte, das war abdrehen. Nein. Ja, schlachtest du mir nicht. Ciao. Jetzt ist so Waldfahrt runter? Nee, vielleicht heute Nachmittag. Okay. Ist doch schon Nachmittag, Mensch, du Affe. Ja, das war alles noch Zeit. Ja. Das war Zeit. Ja. Alles Kinder bald. Können eigentlich nicht die Welt nicht leiden. Hm? Hat man keine eigenen Kinder leiden? Ja.